DR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche. Freie Themennacht, heute Montag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Das wird übrigens diese Woche eine etwas kürzere Woche, weil in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es eine Wiederholung, weil die Krone, die 1Live Krone läuft und ich dabei sein werde und dann keine Live-Sendung stattfinden wird. Aber wir haben eine schöne Wiederholung für euch ausgesucht. So, jetzt geht's gleich los mit der Rita. Und Rita ist 64. Guten Morgen, Rita. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Liebe Rita, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich nochmal sprechen darf, bevor du aufhörst. Ja, es wird... Du hast ein tolles Hemd an. Dankeschön. Ja. Es wird immer ernster. Und es sind nur noch 3 Wochen, dass wir hier sind. Mhm. Ja. Ja, wir sehen alle sehr traurig. Also deine Fans sind alle traurig. Und du wirst ein großes Loch hinterlassen. Vielleicht könntest du dich doch mal für irgendeinen Nachfolger bemühen. Es werden ja immer mehr Menschen, die Hilfe brauchen. Ja. Das liegt nicht in meiner Macht. Das müssen die Direktoren des WDR entscheiden. Das kann ich leider nicht einfädeln. Oder könnte man das denn als Zuhörer befürworten, irgendwie schreiben? Klar, oder natürlich. So? Das kann jeder Zuschauer und Zuhörer kann natürlich seine Meinung äußern. Klar, sicher, natürlich. Mhm. Ja gut. Liebe Rita. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen, bevor ich in der Obdachlosigkeit jetzt hineingeschmissen werde, ja. Das ist dein Thema. Altersarmut. Mhm. Altersarmut und Obdachlosigkeit. Und gehen Vermieter da jetzt hinüber, dass ja so viele Flüchtlinge da sind, etc., etc. Es fehlt an Wohnraum. So, und wenn man als Rentner in der Grundsicherung leben muss, das sind also so 800 Euro im Monat. Mhm. So, dann wird man gezwungen, vom Grundsicherungsamt für eine Einzelperson eine Wohnung von 230 Euro zu beschaffen, was unmöglich ist, weil überhaupt kein Sozialbau mehr stattgefunden hat. Ja? Also ich muss mal fragen, man wird gezwungen, eine Wohnung für 230 Euro sich zu suchen. Richtig. Ja, richtig. Gleich auch Hartz-IV-Empfänger. Also wer arbeitslos ist und Hartz-IV-Empfänger ist, muss auch 230 Euro, darf er nur haben. So, ich habe jetzt eine Wohnung von 290 Euro, kalt, dann bekomme ich die Differenz quasi vom Essen abgezogen. Also man bekommt 230 nur als Miete zugebilligt, dann eben nur so und so viel Heizkosten und so viel Wasser und ja, und man hat kein Geld zum Leben. Man hat mir gesagt, ich soll mein Auto abschaffen. Ich brauche aber einen PKW für irgendwo mal hinzufahren, für irgendwo mal vielleicht, sag ich mal, eine Putzstelle aufzureißen. Man darf aber auch nichts hinzuverdienen. Ich wollte so ja als kranker Mensch mit 60% Behinderung morgens früh im strömenden Regen die Zeitung austragen gehen. Habe ich mich schlau gemacht im Internet, ist Gesetz per Gesetz verboten. Man bekommt sofort alles weggenommen. Also man kann sich drehen und wenden, was man will. Man kommt über 800 Euro nicht hinaus. So, jetzt sagst du, dir droht die Obdachlosigkeit. Heißt das, dass du deine Wohnung aufgeben willst, musst? Nein, ich will nicht, um Gottes Willen. Sondern ein Gerücht hat die Fakten geurteilt, sei es jetzt über Eigenbedarf, sei es für eine Demontage von Heizkörper, was weiß ich, also der Gründe gibt viel, sei es du hast Blumen im Treppenhaus stehen, sei es du wärst Raucher oder was weiß ich, also der Gründe gibt viel. So, und die Röscher, die sagen einfach, ja, Vermieter hat recht, lapidar. Moment, langsam, habe ich das nicht verstanden. Wer will dich raushaben? Der Vermieter. Der Vermieter will dich raushaben und legt dann irgendwelche komischen Gründe vor, wie du gerade gesagt hast. Richtig, so. Genau. Und der klagt denn. Und, dann und das läuft und das, und das läuft auch schon. Nein, das ist schon, der Richter hat beschlossen, ich soll zum 3.12. soll ich ausziehen. Und ich habe keine neue Wohnung. Ich bin seit Jahren schon immer am Gucken und habe Kompromisse gemacht, dass ich, was weiß ich, laute Straße, dreckig und was weiß ich, und ohne Badewanne und was weiß ich alles. Ja? Okay, so. Aber wir halten mal fest, die Dramatik. Diese Woche Samstag ist der 3. Dezember. Richtig. Am 3. Dezember musst du aus deiner Wohnung raus. Richtig. Und ab 4. Dezember hast du keine Wohnung mehr. Nein. So, und ich wird dann passieren am 4. Dezember? Wohin gehst du? Ich habe Berufung einlegen wollen. So, und wir haben eine gute Kommunikation. Per Mail hat mein Anwalt mir mitgeteilt, Berufung ist abgelehnt worden. Ich bekomme keine Prozesskostenhilfe. Ja. Das heißt, du musst das auch noch alles zahlen, was der Anwalt an Gebühren nimmt. Richtig. Und die Gegenseite will von mir denn auch noch 800 Euro haben, obwohl ich habe jetzt null auf dem Konto. Ich habe also jetzt auch kein Geld mehr für Lebensmittel zu kaufen. Und ich bin sehr sparsam. Ich bin in den 50er geboren worden, ohne Fernsehen, ohne Auto. Und hatte Eltern Baujahr 22, Baujahr 17, die waren im Krieg. Mhm. Also wir haben Rechnen gelernt und Sprachen gelernt. So, wohnst du, ich muss dich immer wieder unterbrechen, um Sachen zu klären. Wohnst du in einer großen Stadt oder eher auf dem Land? Also ich wohne jetzt noch in der Stadt, aber wo ich auch geboren bin. So, aber ich habe auch im Umland, überall habe ich geschaut. Darf ich mal fragen, in welcher Stadt du wohnst? Das kann man ja sagen. Ja, in Düren. In Düren. In der schönen Düren. In Düren. Wo so ja die Polizei verprügelt wird. Ja. Wo die Polizei verprügelt worden ist, bin ich geboren. Ja. Wo die Polizei verprügelt worden ist? Ja. Aber das ist eine andere Geschichte, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Genau, das ist natürlich deine Heimat und du würdest auch gerne im Großraum Düren wohnen bleiben. Richtig, ja. Mhm. Zumal ich war ja schon weg, aber mittlerweile, ich würde auch gerne weggehen. Vom Amt hat man mir gesagt, ich könnte ja weggehen, damit ich als Leistungsbezieher da rausfalle, obwohl ich von denen noch keine 200 Euro mehr kriege. So. Was hast du denn, Rita, was hast du denn früher in deinem Leben gemacht? Warst du berufstätig? Natürlich. Ich habe 3 Ausbildungen, ich habe 2 Kinder großgezogen. Mhm. So, und man hat mir gesagt, ich war eine faule Wessi. Ich hatte ja keine Kinderbetreuung, ich hatte keine Mutter. Meine Eltern, die waren getrennt, geschieden. Ich habe meinen Vater mit 6 in den Haushalt geführt. Ich habe meinen Vater mit 18 Jahren, der hat einen Schlangenfall auf der Arbeit gekriegt, habe ich gepflegt. Wie viele Jahre warst du im Angestelltenverhältnis oder im Arbeitsverhältnis? Durch meine Kindererziehung wenig. Mhm. Ich habe mehr eben in Haushalten, was nicht versicherungspflichtig war, gearbeitet. Ich verstehe. Ja? So. Also ein hartes Arbeitsleben liegt hinter dir. Das kann man so sagen. Richtig. Die Kinder, lass mich deine Kinder fragen. Was machen die Kinder heute? Ja, die haben mit ihrer Mutter wenig im Sinn. Da habe ich leider nichts von. Das heißt, die können dir nicht unter die Arme greifen finanziell? Sie können nicht oder sie wollen nicht, sagen wir mal so. Wobei, das wäre auch nicht die Lösung. Ich finde, dass der Staat das regeln muss. Natürlich kann die und soll die Familie helfen, aber letztendlich darf das auch nicht abgewälzt werden auf die Familie. Ja, aber für meine Tochter bin ich schon seit 7 Jahren tot. Ich habe den erfahren per Zufall von einer Bekannten, meine Tochter hätte keine Mutter, die wäre tot, ja. So, und ich kann ihr sagen, am 10.01. habe ich Geburtstag und dann werde ich mich dann eben von dem Mörderhaus runterstürzen in Düren. Moment, was wirst du? Du wirst dich vom Mörderhaus runterstürzen? Vom Mörderhaus, ja. Ja, was soll ich denn anders machen? Du hast Geburtstag am? Am 10. Januar. Ich bin in Steinbach und du bist ja Schütze. Das heißt, dir steht das Wasser so bis zum Hals, dass du tatsächlich über Selbst Tötung nachdenkst. Ja. Weil du, ja. Angst, weil du Angst hast, was, ja. was wird aus mir nicht, wo, wo bin ich Weihnachten? Diese Frage wirst du dir stellen. Ja, also wie kann ein Richter, der hat schon vor Jahren, hatte ich den auch gesagt, also für das Geld konnte ich nicht mehr erwarten, wie ein Schimmel, wie ein Schlafzimmer, dadurch die Eishapfen von innen an der Fensterscheibe. Mhm. So, also ich habe so viele Menschen gesprochen, aber jeder schämt sich und jeder will es nicht zugeben. So, ich habe Reportagen gesehen im Fernsehen, schon vor Jahren in Köln gibt es einen Campingplatz, der wird jetzt aufgelöst, da sind 400 Frauen obdachlos. Mhm. Ja, ich weiß. In Köln. 400 Frauen. Was sagt, ja? was sagt dein Anwalt, was rät dein Anwalt, was du tun könntest noch? Ja, ich habe meinen Anwalt auch schon gesagt, wenn ich kein PK kriege für die Berufung, dann mache ich ihn da am Körper gut. Mein Vermieter hat ja schon behauptet, ich wäre die rote Rita, ich wäre eine Prostituierte. Und im Bekanntenkreis hat man mir schon gesagt, ich soll doch am Strich gehen. Ach ja, das ist doch alles alles. Oder als Dominat tätig werden. Ja, das ist alles. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt, dann gib mir das Geld für ein Studio. Mhm. Da muss man ja ein Studio haben, ne? Pass auf, Rita, du hast jetzt mit Leidenschaft und man hört deinen Zorn und deine Verzweiflung, deine Geschichte erzählt. Ich kann dir natürlich jetzt durch ein paar Worte nicht irgendwie helfen. Aber wir werden uns jetzt im Hintergrund mal schlau machen. Vielleicht haben wir eine Idee. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir eine Idee. Vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer aus Düren aber auch eine Idee. Ich weiß es nicht. Aber mal sehen, was reinkommt. Das bedeutet, wir melden uns wieder bei dir. Das Problem ist klar. Das Problem ist klar. Du bist eine Frau von 64 Jahren und du stehst vor der Obdachlosigkeit und du hast diese ganze Problematik jetzt beschrieben. Und man muss noch anmerken, ich habe mein ganzes Leben lang nur gearbeitet, bin von Ehepartnern ausgenutzt worden. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen, ja. So, und mein Ex-Mann hat gesagt, ohne ihn käme ich in die Gosse. Ja, und jetzt liege ich wirklich in der Gosse, aber unverschuldet. Ich habe immer super pünktlich meine Miete bezahlt. Ich habe es verstanden und ich sehe deinen Anruf auch als Notruf quasi, dass du dich hier bei uns gemeldet hast. Liebe Rita, du legst bitte auf und wir werden uns bei dir wieder melden gleich, okay? Ich bedanke mich hoffe sehr, und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke, sehr, sehr nett von dir. Und, aber das wünsche ich dir von Herzen, aber allerdings auch. Ja. Und hoffe sehr, dass wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen dir noch helfen können. Das würde mich sehr, sehr erfreuen. Du ja, man hat ja keine Perspektive mehr. So, du legst bitte auf, wir melden uns. Ich bedanke mich. Liebe Rita, auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören, ciao. 0800-220-5050. Philipp und Zoe ist hier. Stimmt das? 32? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Philipp. Philipp, genau. Du redest mit Philipp. Und bei dir ist noch die? Zoe. Zoe. Genau. Wir sind nicht auf Lautsprecher, also du redest im Moment nur mit mir. Ja? Ihr seid nicht auf Lautsprecher? Wir sind nicht auf Lautsprecher, okay. Genau. Zoe, ist das deine Freundin? Sowas in der Richtung, ja. Okay. Genau. Dann leg du mal los. Deswegen rufst du an. Ruf dir an. Genau, also wir rufen an wegen einem, wegen eines Luxusproblems, würde ich es mal fast nennen. Und zwar, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt, vor 2,5, sage ich mal, auf einer relativ unverbindlichen Basis übers Internet. Ja, okay. Ja, und haben dann aber doch recht schnell gemerkt, dass wir uns ineinander verguckt haben und uns sehr gern mögen und verbringen jetzt auch viel Zeit miteinander und sehr gute Zeit. Es ist sehr schön alles. Mhm. Aber das Problem ist eben, dass wir unterschiedliche Vorstellungen einer Beziehung haben. Sie möchte eine offene Beziehung haben und ich eben nicht. Achso, also offen heißt, dass sie gerne auch mit anderen Männern mal was machen würde? Ja, würde... Du aber nicht so gerne mit anderen Männern was machen möchtest. Ja. Nein, ich verstehe schon. Also, dass du möchtest gerne eine treue Beziehung haben und sie sagt, naja, warum eigentlich? Genau. Und sie kennt das. Also, wir haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Das war mir auch alles bewusst. Mhm. Und sie kennt das auch nicht wirklich anders. Also, hat das immer so verfolgt. Mhm. Und Ja, und jetzt sehen wir uns hier beide quasi auf einen großen Crash zulaufen, wollen das eigentlich beide nicht. Ja, allerdings, aber auch, da sind ja zwei Fronten, haben sich ja aufgetan. Wo so kann man sagen. Wahrscheinlich sehr schwierig ist, überhaupt einen Mittelweg zu finden. Mittelweg gibt's nicht. Es ist, der Mittelweg wäre so wie ein bisschen schwanger. Gibt's nicht. So wie ein bisschen schwanger, genau. Mhm. Ja, eben. Also wir haben auch schon ein bisschen rumgerätselt und reden da auch relativ offen drüber. Aber wie du schon sagst, ein Mittelweg ist schwer zu finden. Auf jeden Fall, du bist groß verliebt, kann man das sagen? Ja, also... Verliebt? Ja, also ich habe mich schon in sie verliebt, muss ich so sagen, ja. Also mehr als so ein Interesse? Es ist mehr als eine Bettgeschichte, auf jeden Fall. So, ja. Das, genau. Und du würdest gerne mit ihr eine klassische Beziehung führen, mit Treue und allem drum und dran? Ja, schon. Ja, ja. Also es ist eben auch so, dass ich auch eine recht bewegte Zeit hinter mir habe, sage ich mal, was das angeht. Und ich würde einfach ein bisschen gern zur Ruhe kommen, sage ich mal. Und habe offen gesagt keinen Bock mehr auf sowas. Ja. Und sie aber schon. Gut. So, jetzt gibst du mir sie mal bitte. Wir reden gleich weiter. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. So. Hallo. Jetzt bin ich verbunden mit der Zoe, so spricht man es aus, ne? Genau, Zoe. Zoe. Wie alt bist du, Zoe? 26. Jetzt habe ich ja gerade gehört, du hast ja auch gehört, was Philipp mir erzählt hat. Du möchtest lieber eine offene Beziehung haben. Genau. Was verstehst du genau darunter, unter einer offenen Beziehung? Naja, das ist Auslegungssache und das kommt natürlich auch auf die Regeln an, die man sich macht, aber... Welche Regeln hättest du gerne? Reden wir mal nur über dich. Als ersten Schritt würde ich sehen, dass man eben sagt, man führt eine Partnerschaft und diese Partnerschaft hat Priorität, aber man kann auch mit anderen schlafen. Das wäre dann jetzt erstmal nur die körperliche Ebene. Mhm. Es geht gar nicht darum, dass ich unbedingt irgendwie jede Woche noch jemand anderen in meinem Bett haben muss, sondern es geht eigentlich hauptsächlich um die Perspektive. Ich halte es einfach für unrealistisch, eine gemeinsame Basis aufzubauen auf der Idee, man kann immer nur miteinander sein und wenn man einmal daneben tritt, dann ist es sofort alles vorbei. Kann ich so von der Grundeinstellung verstehen, was du sagst. Was ich so ein bisschen schwierig finde zu verstehen, ist, ihr seid gerade frisch zusammen. Bist du verliebt? Bist du verliebt in Philipp? Mhm. Du bist verliebt in Philipp. Ja, sehr. Sehr sogar. Ja. Aber gerade so in der ersten Zeit ist das doch eigentlich so kein Thema. Da hat man doch eigentlich nur Bock aufeinander und will gar nicht, dass da andere Menschen auch noch dazukommen. Naja, also eben im Augenblick führen wir ja auf dem Papier noch keine Beziehung, aber tatsächlich sind wir beide monogam. Also auch ich bin mit niemand anderem irgendwie zusammen. Okay, aber es geht ja auch mehr um die langfristige Beziehung. Ich verstehe schon, aber mich wundert, dass du das jetzt gerade schon thematisierst. Sagen wir mal, wenn ihr 3 Jahre zusammen wärt und du dann sagen würdest, pass mal auf, ich hätte doch lieber irgendwie so ein anderes Modell. Aber dass du das jetzt schon sagst, wundert mich. Es geht darum, dass ich mich nicht auf eine Beziehung einlassen möchte, in der ich Versprechungen gebe, die ich nicht halten kann. Und ich glaube, dass es nach 3 Jahren viel schwieriger ist, wenn man irgendwie eine ganz tolle Basis hat und dann heißt es plötzlich, ja, aber du hast doch vor 3 Jahren gesagt, du immer dies und jenes. Eine ehrliche Herangehensweise. Ganz genau, darum geht es. Kannst du dir denn vorstellen, dass du vielleicht jetzt auch schon oder in den nächsten Wochen oder Anfang des nächsten Jahres auch mal Bock hättest auf einen anderen Typ? Ja, zum Augenblick nicht, nee. Nee. Also das ist eher noch ein bisschen ist das eine theoretische Diskussion, die wir führen? Ganz genau, es ist eine theoretische Grundsatzdiskussion. Aber du willst eben jetzt schon alles auf den Tisch legen, damit nicht in einem Jahr vielleicht das böse Erwachen kommt. Ganz genau. Finde ich völlig okay, dass du das so machst. Ich finde es auch gut, nicht nur okay, sondern ich finde es gut, dass du es so machst. Dann weiß man, woran man ist. Das heißt, perspektivisch siehst du das so, dass das passieren könnte bei dir? Dass ich doch mal wieder auf jemand anderen Lust habe. Genau. Wie hast du das denn in anderen Beziehungen gemacht? Wie lange hat deine letzte Beziehung gedauert? 4 Jahre. Mhm. Und wie lief das da? wir waren beide von Anfang an einig darüber, dass wir eine offene Beziehung haben wollten. Und die ist dann auch mit der Zeit immer offener geworden. Ah ja, wie lange hat es gedauert, bis du dann dich auch mal auf einen anderen Mann hast einlassen wollen? Also was heißt einlassen? Da ging es dann Sex. Um One-Night-Sex. Genau, so, das meinte ich jetzt, ja. Keine Ahnung, vielleicht ein halbes Jahr oder so, oder ein Dreivierteljahr, weiß ich nicht. Da habt ihr, ich habe es gerade zu Philipp schon gesagt, Zoe, da habt ihr jetzt aber ein Hammerproblem. Total, bescheuert. Ja, da waren jetzt zwei komplett gegensätzliche Ansichten aufeinander fallen und es gibt, ich habe zu Philipp gerade gesagt, es gibt da keinen Kompromiss. Entweder bist du erkältet. Ja, ein bisschen. Ja, ich höre schon. Entweder lässt du dich auf seine Sichtweise ein oder er lässt sich auf deiner ein. Es gibt da gar keinen Mittelweg, keine Synthese. Siehst du das auch so? Finde ich. Wir dachten, wenn man ein drittes Gehirn da reinholt in die Rechnung, kommen vielleicht Lösungen raus. Naja, es wäre ja albern, wenn man als Kompromiss jetzt vorschlagen würde, naja, wir einigen uns darauf, erstmal ein Jahr monogam zu leben. Ist ja auch doof. Ist ja auch doof. Ja. Gut, das könnte man natürlich machen, um dann zu sehen, wie die Situation dann in einem Jahr ist. Und man müsste sich dann als Kompromiss natürlich müsste man Offenheit versprechen, sobald irgendwas passiert, dass man das natürlich sofort sagt. Du müsstest das versprechen, weil es um dich geht's ja. Ja, aber an der Stelle verschieben wir ja lediglich den Schmerz, den wir jetzt schon auf uns zukommen sehen. Letztendlich ja. Bist du denn so krass in deiner Einstellung, ich meine krass gar nicht abwertend, sondern so klar in deiner Einstellung, dass du sogar auf die Beziehung zu Philipp verzichten würdest, wenn er bei seinem Standpunkt bleibt? Na, es macht ja keinen Sinn. Also es sind einfach gegensätzliche Ansichten. Und ja, du gehst da rational rein, aber es könnte auch sein, dass das Herz so überwältigt ist von Philipp, dass du sagst, naja, okay, komm, ich lass mich erstmal drauf ein. Ich kann ja auch sagen, dass ich mich drauf einlasse und ich kann ja auch sagen, ich verspreche dir, dass ich so lange deine Schiene fahre, wie ich das will. Ich kann halt nur nicht versprechen, wie lange das dauert. Und ich möchte ja auch eine wahrhafte Beziehung, in der man sich aufeinander verlassen kann und in der man einander vertrauen kann. Und für mich wäre es keine Vertrauensbasis zu sagen, auf Widerruf treffen wir eine Vereinbarung. Okay, klar, ganz klare Ansage, Zoe. Gibst du mir bitte den Philipp nochmal? Ja, mache ich. Einen Moment. Hallo? So, Philipp, du hast ja mitgehört, ne? Ich meine, das wusstest du auch schon vorher, was sie gerade gesagt hat. Das wusste ich alles vorher, richtig. Sie hat eine ganz klare Position. Genau das Problem. Und sie hat eine ehrliche Haltung, was mich auch schon beeindruckt. Ja, das ist ja auch, ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich ihre Haltung nicht nachvollziehen könnte oder dass ich das jetzt alles für völlig bescheuert halten würde. Aber ja, es überschneidet sich halt nicht, ne? Genau, es überschneidet sich überhaupt nicht. Ich habe gerade gesagt, vielleicht wäre ein Kompromiss, dass man sagt, na, wir lassen uns jetzt mal ein Jahr aufeinander ein, aber dann sagt sie zu Recht, ja, damit verlagern wir das Problem nur. Richtig. Ich habe sie auch gerade gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob sie eventuell die Beziehung zu dir sogar fallen lassen würde, wenn ihr euch nicht einigt. Ja. Und das klang ja so, wenn es wirklich keine Annäherung gibt, ist das auch denkbar? Ist das für dich auch denkbar? Ja, das ist tatsächlich auch meine Position und das habe ich auch schon gesagt, schon vor ein paar Wochen, aber wurde dann umentschieden, sag ich mal. Wurde umentschieden? Ja, also, ja. Wer hat umentschieden? Ja, wir beide, aber auf ihre Initiative hin. Umentschieden heißt? Also ich wollte es schon beenden auch gesagt, weil eben genau wegen dieses Dilemmas. Es ist in der Tat ein Dilemma. Und ich glaube, dass euch da auch kein Dritter einen Rat geben kann. Es sind wirklich zwei unterschiedliche Lebensmodelle, die da aufeinander prallen. Jetzt kann man natürlich sagen, könnte ich dir sagen, Philipp, wenn das eine tolle Frau ist, wenn du sehr verliebt bist, lass dich mal auf sie ein und guck mal, was passiert. Immer mit dem Risiko im Hinterkopf, dass vielleicht was anderes auch geschieht. Aber andererseits könnte ich dich auch verstehen, wenn du sagst, nee, das tue ich mir nicht an. Ja. Also im Moment entscheide ich mich für Alternative 1. Mal gucken. Also mal gucken. Ja, richtig. Ja, okay. vielleicht findet sich das Ganze ja auch irgendwie nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr. Dass du auch nach einem halben Jahr vielleicht etwas anders denkst, vielleicht denkt sie in einem halben Jahr ein bisschen anders. Das wäre schon ein Modell, wenn du sagst, ich lasse mich erstmal drauf ein und dann gucken wir. Ja, also so wie es jetzt aussieht, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig und ich denke auch nicht, dass wir irgendwas anderes machen werden, aber okay. Ja. Dann lässt du dich drauf ein und in der Hoffnung, dass es eine gute Entwicklung findet. So würde ich jetzt das mal formulieren. Ja, genau. Mein Lieber, gibst du mir die SOE bitte nochmal? Von dir verabschiede ich mich schon mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch und auch für den frühen Ruhestand. Dankeschön. Auch wieder. Die SOE dann nochmal, ja. Ja, gerne. Tschüss. Ja. Ja, SOE, du hast das gehört, ne? Er lässt sich mal drauf ein jetzt. Ja, finde ich super. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Ja, ich habe gerade gesagt, vielleicht sind die Dinge in einem halben Jahr ja auch irgendwie anders. Vielleicht haben die sich ja anders entwickelt. Vielleicht denkt er anders, vielleicht denkst du ein bisschen anders. Vielleicht merkt ihr beide auch, dass es gar nicht geht. Wenn ihr jetzt im Moment eine gute Zeit miteinander habt, jetzt im Moment euch liebt, dann liebt euch jetzt im Moment, finde ich. Es geht, du hast völlig... Ja, es geht doch nur um jetzt. Absolut. Du hast völlig recht. Diesen Standpunkt vertreten wir auch beide. Und super. Dazu ist es sehr, sehr wichtig, das jetzt nochmal live im Fernsehen zu sagen. Ja. Wir müssen tatsächlich zu Protokoll geben, dass wir den besten Sex ganz Deutschland haben. Das hier was? Dass wir den besten Sex ganz Deutschland haben. Ja, okay. Da müssen wir uns tatsächlich nichts anderes übrig. Genau, da müssen wir gar nicht weiterreden. Dann genießt den besten Sex von Deutschland. Und was schert euch das Morgen und das Übermorgen? Ja, du hast völlig recht. Meine also nur Lieben. Im Jetztleben. So, dann werde ich dich jetzt schnell verabschieden, damit du schönen Sex mit Philipp gleich haben kannst. Herzlichen Dank. ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Soja. Dankeschön. Danke. Dankeschön, tschüss, ciao. So, wir haben 1.27 Uhr. Hier ist unser Thema Mittwoch. Ihr habt entschieden, diese Woche Mittwoch gibt es bei uns das Thema übersinnliche Phänomene. Und naja, ich möchte gerne mit Leuten reden, die Erfahrungen gemacht haben mit übersinnlichen Phänomenen, mit Geistern, mit Engeln, vielleicht mit Toten, Erscheinungen und dergleichen, die schon mal ein Wunder erlebt haben, die hellseherische oder telepathische Fähigkeiten haben und natürlich auch sehr gerne, wie sich das bei einem solchen Thema gehört, auch mit den Skeptikern, die sagen, alles Bullshit, alles Quatsch, sowas gibt's nicht. Übersinnliche Phänomene, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bin sehr gespannt. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Übersinnliche Phänomene. Und hier ist der Montag mit der freien Themennacht. Und hier ist Hiltraut 72. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Hiltraut, schön, dass du da bist. Ich habe überhaupt kein Problem. Ah, weswegen rufst du an? Ich reihe mich in die lange Reihe derer ein, die sich von dir verabschieden wollen und dir sagen wollen, dass du deine Sache unheimlich gut machst und dass das einfach phänomenal ist, wie du mit den Problemen der Leute umgehst. Und ja, und aber ich habe noch ein Aber dabei. Also erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, sehr, sehr, jedes Mal dann von euch zu hören. Das ich habe noch ein Aber sehr. Dabei. Bitte. Ich bin auch froh, dass du Schluss machst, aus einem ganz einfachen Grunde. Ja. Ich kann nicht ins Bett gehen, wenn Domian kommt, dann muss ich mir das ansehen und anhören. Und ich bin ja nun inzwischen 72, ich möchte mal Ausschlag. Vor 2 Uhr ins Bett gehen können. Also haben wir dich zwangsläufig zu einer Nachteule gemacht? Ja, ich bin schon immer eine Nachteule gewesen. Ich habe auch 5,5 Jahre im Nachtdienst gearbeitet. Ach so, okay, dann bist du es ja auch ein bisschen gewöhnt. Ich bin das gewöhnt. Ich war schon immer eine Nachteule, schon als Kind. Mhm. Aber es geht einfach nicht. Ich kann nicht ins Bett gehen, wenn deine Sendung kommt. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Ich habe 36 Stunden Domian auf Band, die ich mir dann noch anhören kann. Ja. Ja, weißt du, ich habe das ja schon ganz oft gesagt, dass ich könnte und würde auch diese Sendung noch 10 Jahre machen wollen und können. Aber ich möchte wirklich aus der Nacht raus. nach den fast 22 Jahren Nachtschicht geht mir das sehr an die Substanz. Und das ist der Hauptgrund. Das kann ich verstehen. So dass ich dann eher ins Bett gehen kann und du dann auch. Ja, liebe Hildur, aber danke für deine schönen Worte am Anfang. Das freut mich wirklich sehr, wirklich. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke. Und du willst nach Berlin ziehen, ne? Ja, nicht ganz. Ich werde öfter in Berlin sein im nächsten Jahr. Berlin ist eine ganz tolle Stadt. Super Stadt. Kennst du Berlin auch? Ja, wir sind 1952 aus der DDR geflüchtet und waren eine kurze Zeit in Berlin. Und ich habe das so als Achtjährige erlebt, dass Berlin, das noch teilweise in Trümmern lag und wo noch der Leierkastenmann da durchzog und die in Zeitung eingewickelten Groschen aus dem Fenster fielen. Und ich fand das als Kind vom Dorf, fand ich das irrsinnig aufregend. Also ihr wart dann im Westteil der Stadt? Wir waren im Westteil der Stadt, ja. Und wie lange seid ihr im Westteil geblieben, bis ihr dann woanders hingegangen seid? Ja, das waren dann, ich weiß nicht, 4 Wochen sowas. Mhm. Und dann sind wir ausgeflogen worden mit einer amerikanischen Militärmaschine nach Bremen. Und dann waren wir noch in Rheine. Wir waren dann jeweils in Kasernen untergebracht. Mhm. Und dann sind meine Mutter, meine Schwester und ich, wir waren dann bei Verwandten. Und mein Vater ist dann noch im Lager geblieben. Und in welche Region hat es dich dann letztendlich verschlagen? Wir sind in den Geburtsort meines Vaters zurückgezogen, nach Bochum. Ach so, okay, das ist ja bei uns um die Ecke hier im Nordrhein-Westfalen. Ja, und jetzt wohne ich die ganze Zeit schon in Bochum. Aber du kannst meine Leidenschaft für Berlin verstehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja, es ist wirklich eine großartige Stadt mit einer großen Historie. Und wenn ich eine Weile mal nicht da war und durch die Straßen gehe, man sieht immer was Neues und hier ist wieder was passiert und es ist so dynamisch und es gibt so viele kulturelle Strömungen. Das ist ganz, ganz toll. Liebe Hildur, tausend Dank nochmal. Und dir wünsche ich natürlich von Herzen auch alles Gute. Und bleib uns gewogen bis zum 16. Dezember. Aber sowas von. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Liebe Hildur, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss, ciao. Jo Leute, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche ist die vorletzte Woche, dann ist die letzte Sendewoche am 16. Dezember, wie ich es gerade sagte. Und im Januar, von Januar bis Ende April, gehe ich auf Talk-Tournee durch Nordrhein-Westfalen, durch viele Städte in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, klickt auf 1live.de, da müsst ihr euch so ein bisschen durchklicken und dann seht ihr, in welchen Städten ich bin, in welchen Veranstaltungsorten, zu welcher Zeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch kämen und wir uns dann, oder wenn ich den einen oder anderen von euch dann auch mal persönlich sehen oder kennenlernen könnte. Talk-Tournee Domian redet heißt die Veranstaltung von Januar bis Ende April. So, hier ist Sophia. Sophia ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Sophia. Ich rufe gerade auch aus Berlin an und bin total aufgeregt, mit dir zu sprechen, ehrlich gesagt. Ach, wie schön. Nicht, dass du aufgeregt bist, sondern dass du aus Berlin anrufst. Das Aufgeregte ist gleich weg, sage ich immer, und das ist auch so. Ja, hoffentlich. Ich höre dich schon, seitdem ich 13 bin. Sag bloß. Jeden Abend. Genau. Also, ich rufe eigentlich an, weil ich mit dir über meine Leukämieerkrankung sprechen wollte. Mhm. Was für eine Art von Leukämie hast du? Ich habe, also bei mir wurde im Januar 2016 ALL diagnostiziert. Muss ich mal fragen, es gibt ja zwei verschiedene Varianten. Genau, akute, lymphatische und myeloische, und ich habe die lymphatische. Kannst du kurz erklären, wie gefährlich die ist? Also das ist in Anführungszeichen der Wald- und Wiesenkrebs, fand ich jetzt nicht so, aber ist die ungefährlichere Variante. Wie ist das rausgekommen? Also ich hatte davor pfeiferisches Drüsenfieber und habe mich immer richtig müde gefühlt, bin in der Schule umgekippt und ich habe halt einfach auch gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Und irgendwann fing das an mit blauen Flecken und Nasenbluten. Mit blauen Flecken? Ja, ich hatte ganz viele blaue Flecken an den Beinen. Die kamen so ganz einfach, oder nachdem man... Ja, die kamen einfach so. Mhm. Und ich habe mich total gewundert. Dann sind meine Lymphknoten am Hals extrem angeschwollen, sodass ich wirklich aussah, als hätten mir die Weisheitszähne da... Ja, schlimmes Warnsignal. Genau. Da muss man, wenn man das hat, muss man handeln. Hast du gehandelt? Genau, ich bin zu zwei verschiedenen Ärzten gegangen und die dachten beide, das hängt mit dieser, mit diesem pfeiferischen Drüsenfieber zusammen. Mhm. Heißt, die haben mir Antibiotika verschrieben und meinten, ja, das wird schon wieder weggehen. Mhm. Und ich habe zu der Zeit auch meine Vorabi-Klausuren geschrieben, habe mich also irgendwie noch in die Schule gezwungen. Und, Der Ärzte hat ein Blutbild machen lassen? Nee, also zu der Zeit, also ich war wegen diesem pfeiferischen Drüsenfieber auch eine Woche im Krankenhaus und da haben die auch ein Blutbild gemacht, haben aber keinen Hinweis auf die Leukämie feststellen können und deshalb haben die Hausärzte das, glaube ich, auch einfach so abgetan. Okay. Aber wie kam es denn dann raus? Ja, ich habe dann irgendwie nachts gemerkt, dass ich hatte so ein ganz komisches Durstgefühl auch immer nachts. Ich habe nachts 7 Liter und mehr getrunken und habe irgendwann gar nicht mehr schlafen können. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Papa gesagt, Papa, das ist nicht normal, fahr mich mal bitte ins Krankenhaus. Und dann sind wir in die Uniklinik gefahren und die haben mich auch direkt da behalten. Mhm. Und dann habe ich in der Nacht schon auf der Krebsstation geschlafen und das war halt ganz komisch, weil dann habe ich irgendwie noch meine Mutter angerufen und meinte zu ihr, ja Mama, was mache ich denn, wenn das wirklich ist? Und dann meinte sie so, ja, es kann ja auch was anderes sein. Und ich vermute mal, dass innerhalb der nächsten Tage das dann rauskam, dass es das ist. Genau, am nächsten Morgen wurde das dann direkt... wurde mir dann direkt Knochenmark entnommen. Wie hast du das als junge Frau, junges Mädel aufgefasst, dann plötzlich so eine schwere Erkrankung zu haben? Ich habe mich irgendwie gefühlt wie bei so einem Pro-7-Spielfilm. Also so ganz komisch, wie bei diesen klassischen Szenen, wo die vorm Spiegel stehen und sich mit dem Rasierer die Haare abrasieren. Ich habe das gar nicht so richtig realisieren können, aber gleichzeitig... Also ich habe auch gar nicht geweint oder so. Dennoch war es natürlich ein Schock wahrscheinlich, als der das ausgesprochen hat, der Arzt. Es war ganz komisch, also es war ein ganz komisches Gefühl, weil ich hatte Angst, aber gleichzeitig war in mir plötzlich so eine Ruhe, weil ich plötzlich auch wusste, was mit mir los war. Und ich wusste ja die ganze Zeit überhaupt nicht, was los ist. Und Sophia, jetzt musst du uns sagen, bevor du weiter erzählst, wie die Heilungschancen sind bei dieser Erkrankung? Also bei dir? Bei mir, also ich habe seit Juni 2015 keine Krebszellen in mir mehr. Und ich habe auch die Intensivtherapie abgeschlossen und bin jetzt in meinem letzten Chemoblock. Ich muss eben fragen, hast du nicht gesagt, dass im Januar 2016 das diagnostiziert wurde? Ja, genau. Im Januar 2016 und jetzt seit Juni 2016 habe ich keine Krebszellen mehr im Blut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr gut und ich bin jetzt auch in meinem letzten Chemoblock angekommen. Und wie sind die Prognosen nach einer solchen Therapie, dass man das wirklich ganz überwindet? Also es werden ja jetzt, also man kommt ganz ganz am Anfang, wird halt festgelegt, ob man Hochrisikopatient ist oder nicht. Und ich war eben Hochrisikopatientin und da werden einfach mehr Chemotherapien, intensivere Chemotherapien durchgeführt, damit die Chance, dass man rückfällig wird, verringert wird. Aber de facto ist die Chance da, dass du auch ganz gesund wieder wirst. Ja. Ja. Wie viele Chemotherapien hast du gemacht jetzt schon? Also das sind immer so Blöcke. Und die ziehen sich immer über mehrere Monate und dann hat man dazwischen Pause. Und wie viele Blöcke hast du schon gehabt? Das waren jetzt insgesamt Also drei normale, dann drei Hochrisikoblöcke und dann hatte ich wieder zwei normale und jetzt kommt der letzte. Wie hast du oder wie verträgst du diese Chemotherapien? Also ich habe in der ganzen Zeit 15 Kilo abgenommen. Oh, wie viel wiegst du noch? Ich wiege jetzt 48 Kilo. War eine Größe von? 1,70. Das ist schon ein bisschen mager, also ne? Ich bin ziemlich dünn und mir sind halt zum Beispiel am Freitag sind mir wieder alle Haare ausgefallen. Mhm. Und ist ja auch schlecht während der Behandlung? Ja, also Übelkeit, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Das ist irgendwie dann so ein Dauerzustand sogar. Aber ich finde halt vor allem, also am schlimmsten ist halt einfach dieses Gefühl, so über Wochen hinweg wirklich in einem Krankenhauszimmer zu liegen. Und also ich finde irgendwie, der Kopf leidet auf jeden Fall noch mehr drunter als der Körper. Hattest du am Anfang, ich meine, jetzt hat es sich ja schon ganz gut entwickelt, wie du es gerade erzählt hast. Ja. Hattest du am Anfang Angst zu sterben? Ich habe irgendwie ganz merkwürdig, in mir hat sich irgendwie so ein ganz komischer Lebenswille eingeschaltet, so eine ganz komische Stärke, dass ich wirklich überzeugt war, ich kann überhaupt nicht sterben und das kann überhaupt nicht schief gehen. Mhm. Und sehr gut. Auch meine Eltern hatten, glaube ich, viel mehr Angst als ich. Und ich glaube, alle hatten viel mehr Angst als ich. Mir wurde das auch so oft gesagt. Ich glaube, das ist die große Macht der Psyche. Das ist eine ganz tolle Voraussetzung. Allein die Psyche schafft es auch nicht, aber eine gute Voraussetzung, dass es einem wirklich besser geht, wenn man so eine Einstellung hat, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so eine Art Schutzmechanismus. Vielleicht. Vom Kopf. Du warst oder bist noch Schülerin? Ja, ich habe im Krankenhaus mein Abi gemacht. Nein, ist das wahr? Im Krankenhaus? Ja, Gratulation. Das heißt, unter diesen extremen Bedingungen hast du dann noch gepaukt für die Arbeiten? Ja. Gratulation, ja. Respekt. Dankeschön. Wirklich. Wie, dann sind die Lehrer ins Krankenhaus gekommen und haben da mit dir die Abi-Klausuren geschrieben? Oder ja, ich hatte dann eine Hauslehrerin und ich war ja schon ganz am Ende. Mhm. Und dann haben die das mit der Schule so abgesprochen, dass ich eben die Klausuren zu Hause schreiben durfte. Und ich habe dann halt während meiner Chemos dann manchmal Unterricht gehabt, so nachhilfemäßig fast so ein bisschen, weil eigentlich war ich nur in Mathe schlecht. Und dann hat sie mir halt, also die Lehrerin, immer geholfen und dann habe ich das irgendwie... Das ist wie eine Leistung. Also wenn man gesundheitlich so angeschlagen ist und dann durch die Chemotherapie auch noch irgendwie lädiert ist, dann auch noch die Abi-Klausuren zu schreiben. Wie ist es ausgegangen? Welche Note hast du? Durchschnittsnote? 2,8. Ja. Also unter den Bedingungen ist doch super. Ja, ist doch perfekt. Vor allem bin ich auch zufrieden, dass ich jetzt einfach nächstes Jahr dann direkt anfangen kann zu studieren und nicht nochmal in die Schule gehen muss oder so. Genau. Was willst du studieren? Darauf hätte ich auch gar keine Lust gehabt. Kunst. Kunst? Und hast du schon einen Studienplatz? Nee, so schnell geht's nicht. Oder nee, ich bewerbe mich jetzt für nächstes Jahr. Mensch, Sophia, da hast du aber wirklich in deinem kurzen jungen Leben schon erst einen heftigen Tritt vors Schienbein gekriegt. Vom Schicksal. Das stimmt. Aber das stimmt. Wie so oft bei so schlimmen Sachen, sie haben auch gute Seiten. Ja, man wächst auch irgendwie dran, auf jeden Fall. Wie ist das denn so mit Freunden und Freundinnen? Haben die zu dir gestanden jetzt in dieser schlimmen Zeit? Ja, die waren eigentlich alle total für mich da, aber ich habe halt auch gemerkt, wer meine richtigen Freunde sind in der Zeit und auf wen ich mich komplett verlassen kann und auf wen nicht so. Genau, dann merkt man das. Ja. Ja, total. Als die Krankheit gefunden wurde, hattest du da eine Beziehung? Ja, sowas in der Art. Und was ist daraus geworden? Also am Anfang war er halt auch noch so sehr für mich da, aber irgendwann hat ihn das, glaube ich, so ein bisschen überfordert. Und nur ist er weg. Aber es lag jetzt auch nicht nur an der Krankheit. Ach so. Hm. Aber ist mir auch egal, weil die Gesundheit ist wichtiger. Ja, klar. Und ich irgendwie hat das für mich dann auch nicht mehr so sehr gezählt, wie wieder anfangen zu leben und alles andere. Sophia, schön, dass du angerufen hast. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich freue mich sehr für dich, dass es so vorangeht. Und ich werde auf jeden Fall vorbeikommen auf die Tour, die du machst. Das ist ja toll. Habe ich mir vorgenommen. Aber ich bin leider, nicht in Berlin. Dann wirst du aber meine Mutter wohnt in Köln. Ach so, na gut, dann Köln sind wir auch. Genau. Liebe Sophia, ich drücke dir die Daumen, dass du richtig gesund wieder wirst, ganz gesund wirst. Dankeschön. Dankeschön und ich freue mich, dass ich noch mit dir sprechen konnte, bevor du aufhörst. Ja. Und ich finde es richtig, richtig schade, wie wahrscheinlich alle, die gerade zuhören. Ja. Und ich sag für die Gesundheit toi toi toi und man sieht sich. Okay, und ich hätte gerne noch ein Autogramm. Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Sophia, alles Gute, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Hier ist Andrea, 50. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich riesig, noch mit dir sprechen zu dürfen. Liebe Andrea, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Es geht um meinen Vater. Mhm. Der ist wahrscheinlich demenzkrank. Wir wissen es aber nicht, weil er sich nicht behandeln lässt. Er geht auch nicht zum Arzt. Wir merken es nur, er ist ja altersböse geworden. Altersböse? Altersböse, also richtig böse. Er sucht sich Leute auf der Straße, die mit ihm über Gott und die Welt meckern. Mhm. Also es gibt nichts Schönes mehr auf dieser Welt. Mhm. Seine Familie interessiert ihn nicht mehr. Er macht seiner Frau, also meiner Mutti, das Leben schwer. Mhm. Und ist er denn auch auffällig, dass er Dinge vergisst? Also die vergisst Dinge, ja. Mhm. Er zittert sehr, mhm. Das tut er aber immer ab mit, ich habe zu wenig getrunken oder so. Mhm. Also er merkt, glaube ich, schon, dass was nicht stimmt, aber er würde nie zum Arzt gehen, das hat er uns schon gesagt. Wir sollen zum Arzt gehen, wenn wir ein Problem haben. Und er lebt nur mit deiner Mutter zusammen. Ja, du wohnst ich habe eine eigene Familie, wir wohnen aber in der Nähe. Mhm. Das heißt, deine arme Mama muss das aushalten alles. Ja, richtig, genau. Die versuchen wir schon immer rauszuholen. Mhm. Also ich gehe mit ihr Kaffee trinken oder irgendwas, soweit ich Zeit habe. Wie alt ist der Papa? Der ist jetzt 76. Und seit wann hat er das, diese Erscheinung? Also man muss jetzt dazu sagen, er hat schon immer ein bisschen Eigenarten gehabt. Ich habe jetzt auch so im Nachhinein erfahren, dass er auf Arbeit früher keine Freunde hatte, keine Kollegen, die zu ihm gehalten haben. Also da schon sehr eigenartig war. Mhm. Und ich bin Einzelkind und wenn ich krank war und Freundinnen bei mir waren, dann hat er eben gesagt, wir haben wohl nichts anderes zu tun. Mhm, als zu dir zu kommen und Hausaufgaben zu bringen. Also eigentlich wäre ich ja froh als Vater, aber er hat das immer so abgetan, als haben die nichts anderes zu tun. Mhm. Wie hat er dich denn sonst so behandelt als Kind? Eigentlich gut, aber meine Mutti hat schon immer gesagt, wenn er mich hätte erziehen müssen, das wäre nicht gut gegangen. Also sie hat mit mir Hausaufgaben gemacht. Er war sehr wechselhaft in seinen Launen, also wir haben viel gealbert, aber dann schlug das auch schlagartig wieder um ins Gegenteil. Mhm. Nun ist ja die Frage, ob das nicht vielleicht eine Verdichtung dieser merkwürdigen Angewohnheiten oder dieser merkwürdigen Schuldigkeiten ist, die er immer schon hatte, oder ob es wirklich eine anfängliche Demenz ist, man weiß es nicht. Das weiß man nicht und das werden wir wahrscheinlich, also wir haben mit unserer Hausärztin gesprochen, die traut sich aber nicht so richtig ran. Das ist eben das Problem in unserem Staat. Man darf das nicht so sagen, dass jemand diese und diese Krankheit hat, weil er könnte sie anklagen. Das hat er auch schon gesagt. Wenn sie sowas sagt oder äußert, dann würde er sie verklagen. Mhm. Oh, das ist aber wirklich äußerst unangenehm. Ja, richtig, genau. Das heißt, er hat überhaupt gar keine Eigenwahrnehmung, wie er nach draußen wirkt. Nein. Und keine Bereitschaft. Er stellt sich über alles. Also er weiß alles, er kann alles, wir sind alle, ich sag's mal, lapidar dumm. Mhm. Er behandelt mich wie ein Kind, meine Mutti wie ein Kind, und er hat sowieso recht und er lässt keine Meinung zu, das keine heißt, andere. Er müsste eigentlich, wenn es richtig zuginge, gründlich untersucht werden. Richtig. Man kann anfängliche Demenz diagnostizieren, das ist ja alles, richtig. Man kann Alzheimer fassen und erklären. Mhm. Und dann könnte man entsprechend medikamentös ihn auch unterstützen. Genau, das Problem ist, er will nicht. Das heißt, deine Mutter muss das ertragen alles. Richtig, das ist genau. Aber sehr schwer. Bis wohin erträgt man das und was macht man dann? Sie gibt Kontra, aber da ist sie frech. Also jetzt ich und meine Tochter, wir geben auch Kontra, da sind wir sowieso frech. Gut, aber es ist ja dann Stress, es ist ja kein gutes das Leben. Das ist richtig Stress. Vor allen Dingen für deine Mutter, die hat ja kein... Wie alt ist deine Mutter? Die ist 78. Ja, und die ist auch soweit, sind beide noch relativ fit, also bis auf die Wehwehchen, die wir alle haben dann im Alter. Mhm. Aber sie ist halt so noch fit. Und sie können noch rausgehen zusammen, aber er geht, also nach um 5 oder so darf man nicht mehr auf die Straße, sind nur Idioten draußen. Mhm. Alles solche Sachen. Du er hat keinen Spaß, gar nichts. Du hast bestimmt mit deiner Mutter auch schon darüber beraten. Ja. Wenn das jetzt immer schlimmer und immer schlimmer wird, was wollt ihr tun? Das wissen wir eben nicht. Das ist eben das Problem. Mhm. Wir haben jetzt schon überlegt, sie rauszunehmen, also sie würde sich ein betreutes Wohnen suchen. Das Problem ist, sie hat nur halbtags gearbeitet früher, könnte sich das alleine gar nicht leisten. Mhm. Ja, und dann sind sie ja ein Ehepaar, heißt einer würde von anderen bürgen und er kann auch nicht mit Geld umgehen, also er würde wahrscheinlich alles verpulvern. Und könnte er sich überhaupt alleine zurechtfinden? Nein, nicht mehr. Das heißt, er kann nicht kochen, er kann keine Banksachen machen, er kann eigentlich gar nichts. Das heißt, dann müsstest du dich darum kümmern, wenn deine Mutter genau, aus dem Genau. Wie würde er darauf reagieren, wenn deine Mutter da rausgeht? Er hat immer gesagt, er braucht keine Hilfe. Mhm. Also das wäre dem gar nicht so schlimm, wenn sie ginge? Naja, doch, so als Haushälterin schon. Mhm. Ja, es klingt komisch, aber es ist so. Weißt du, Andrea, das ist jetzt wirklich ein Extremfall, weil der Vater so extrem stur ist. Aber natürlich hat eine Priorität auch deine Mutter und auch die Gesundheit deiner Mutter. Mhm. Und ab einem bestimmten Punkt finde ich es auch moralisch legitim zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt. Und dann muss man irgendeinen Modus finden, dass er nicht vollkommen untergeht in seiner Wohnung. Sie hat die Kraft, nicht mehr zu gehen. Naja, in dem Alter. In dem Alter hat man die Kraft, glaube ich, nicht mehr zu gehen, nach so vielen Ehejahren. Sie ist über 50 Jahre verheiratet. Könnte sie zu dir kommen, bei dir wohnen? Könnte sie rein theoretisch. Mhm. Würde sie aber nicht machen, weil sie Angst hätte, dass er uns dann terrorisiert. Mhm. Also das würde sie gar nicht machen. Ich möchte mal kurz fragen zu der Ärztin. Das ist das ist die Ärztin deiner Eltern. Das ist die Ärztin meiner Eltern, und, genau. Haben deine Eltern, sprich eher zu dieser Ärztin, ein gewisses Vertrauensverhältnis? Na, seien sie es angeknackst, weil ich war damals mit und wir haben das eben geschildert und die Ärztin hat das so als Familienkrach hingestellt. Hm. Und hat aber, ich glaube, jetzt erkennt sie so langsam den Ernst der Sache. Kann aber offensichtlich nichts machen, wenn der Patient nicht will. Ich würde aber dennoch an der Stelle nochmal das Gespräch mit ihr suchen und mit ihr auch nochmal den Worst Case durchspielen, wenn das wirklich immer schlimmer wird und wenn auch eine Demenzerkrankung immer sichtbarer wird. Ja. Da hat sie Erfahrung mit und sie kennt auch die sozialpsychologischen Betreuungsmöglichkeiten vielleicht. Das würde ich auf jeden Fall dringend raten, das zu tun, weil die Frau ist am nächsten an euch dran und kann euch am besten einschätzen. Darüber hinaus nochmal ganz klar mein Ratschlag, auf die Mutter einzuwirken, dass sie doch diesen Schritt tun sollte, damit sie nicht vor die Hunde geht. Sonst geht sie vor die Hunde. Sie geht vor die Hunde, das ist so. Ja. Und das ist doch schlimm, wenn sie eigentlich noch relativ stabil ist. Richtig, genau. Ja. Und ihre letzten Jahre, die sie hat, so kaputt gehen. Das tut uns auch sehr weh. Und deswegen versuche ich, alles in die Wege zu leiten. Wir waren auch schon bei einer Beratungsstelle. Mhm. Und die haben uns allerdings geraten, wir sollen ihm Recht geben. Wir sollen ihm immer zureden. Also wenn er sowas sagt, dann soll man ihm noch Recht geben. Und das kann man bis zu einem bestimmten Punkt und bis zu einem bestimmten Grad, aber irgendwann geht es natürlich nicht mehr. Ja. Gibt es sonst noch eine Autorität so in eurer Nein. Also es traut sich keiner irgendwie da was zu sagen. Mhm. Wir haben jetzt mehrere Geburtstage gehabt, da hat er sich im Prinzip schon selber ausgeladen. Also ihm ist das zu viel und zu stressig. Mhm. Und andererseits beschwert er sich, wenn er bei seinem eigenen Geburtstag, er hat nicht eingeladen, aber er möchte Geschenke haben. Also ist eigentlich wie ein Kind. Mhm. Andrea, ich möchte dennoch auch nochmal meine Psychologin hinzuziehen. Vielleicht hat sie doch noch eine besondere Idee. Das heißt, du legst auf, sie meldet sich gleich bei dir, die Heike. Und sprich aber auf jeden Fall auch nochmal du mit der Ärztin deines Vaters, deiner Eltern. Ja, ja. Ja? So, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike meldet sich gleich bei dir. Okay. Und ich hoffe, dass ihr es schafft, eine gute Lösung zu finden. Dankeschön. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg alles, alles Gute. Dankeschön. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Andrea. Und hier ist die Simone, 49. Guten Morgen, Simone. Ja, guten Morgen, Domian. Simone, grüß dich. Das ist ganz toll, dass ich dich endlich mal erreiche. Um was geht's denn? Für deine Sendung schon sehr, sehr lange. Mhm. Und ich möchte dich auch bitten, dass ich dann ein Autogramm kriege von dir. Können wir gleich alles regeln danach, auf jeden okay. Fall. Ja. Und zwar ist mein Thema zu den Pärchen, die vorhin angerufen haben, die nicht wissen, was sie machen sollen. Mhm. Ne? Und da möchte ich mal ganz kurz meine Geschichte erzählen. Mein Mann und ich, wir sind seit 14 Jahren zusammen und machen so ungefähr seit 12 Jahren, gehen wir ins Swingerclub oder machen zu Hause Partys. Mhm. Seit 12 Jahren? Also ihr wart auch gar nicht so alt in der Beziehung, als ihr damit angefangen habt? Nee, also wir haben erstmal unser Verliebtsein und wie es so ist, das haben wir ausgelebt. Mhm. Aber dann haben wir mal, weil mein Mann und ich, wir gucken auch gerne mal so Sexfilme beim Sex. Und dann haben wir festgestellt, ich möchte gerne mal das erleben. Oder mein Mann hat mir gesagt, er möchte das erleben. Und da sind wir halt in Swingerclubs gegangen. Aber, ich unterbreche mal, da war ja der Unterschied zu Philipp und Zoe vorhin bei euch, dass ihr beide dazu bereit wart. Ja, und das wollte ich ja dem Pärchen auch sagen. Weil mein Mann und ich, wir gehen, also wir haben dann geheiratet, wir haben am 5.5.5 geheiratet. Mhm. Und wir gehen immer gemeinsam. Wir gehen nie alleine. Und wir haben auch festgestellt, dass es auch so, wie die Frau gesagt hat, dass sie das alleine ausleben möchte. Das geht schief. Das geht garantiert schief. Sie verliebt sich irgendwann in einen anderen und das geht schief. Wir haben ganz viele Pärchen, die sich schon getrennt haben, weil die haben gesagt, okay, wir haben eine offene Beziehung, ja, sie geht ihrer Wege, ich gehe meiner Wege und das wollte ich sagen, und mein Mann und ich, wir gehen immer gemeinsam, wir verlassen uns nie, wir sind immer gemeinsam, oder wenn wir auch zu Hause die privaten Partys haben, wenn Pärchen kommen, wir sind immer gemeinsam, dass mein Mann auf mich aufpassen kann und wir finden das auch ganz toll. Ich finde es super, dass ihr so einen Modus gefunden habt für eure Beziehung. Wir finden das auch ganz toll, den anderen zuzugucken, auch wenn ich so 2-3 Männer habe und mein Mann hat 1 oder 2 Frauen, dass wir da halt zugucken. Und wenn die Pärchen da sind, dann habe ich auch nie, mein Mann und ich, dann haben wir Spaß, sondern wir haben dann Spaß, wenn die weg sind, weil wir leben das dann im Nachhinein aus. Und so. Das finden wir unwahrscheinlich toll. Also du empfindest keine Eifersucht, wenn er mit anderen Frauen... Nicht mehr. Das war die Anfangszeit von unser allererstes Treffen. Das war Katastrophe. Wir haben den ganzen Tag nur geweint. Wir haben uns in den Arm gelegen und haben uns immer wieder gesagt, ich liebe dich doch, ich liebe dich doch und ich will doch nicht fremdgehen. Mhm. Aber das ist kein Fremdgehen. Und dann haben wir festgestellt, wir wollen das, wir brauchen das. Und das regt eure Sexualität sogar noch an, die ihr dann auch... Unwahrscheinlich. Wie gesagt, wir sind seit 14 Jahren zusammen, wir haben ein super tolles Sexleben. Wir hatten auch mal 3 Jahre eine Pause, weil man halt eine künstliche Hüfte gekriegt. Wie Pause? Pause in der Beziehung oder im Sex? Nee, also mit anderen Pärchen. Ach so. Ne? Da hat man so 3-4 Jahre Pause, weil man halt eine künstliche Hüfte gekriegt. Muss man auch als Partner verstehen, dann lief halt mein Mann und ich, wir hatten natürlich noch Sex, aber nur wir beide. Und jetzt haben wir wieder festgestellt, fehlt was. Ja, und wir haben jetzt auch kommenden Sonnabend bei uns eine private Swingerparty zu Hause. Wie viel ladet ihr ein? Wie viele Pärchen? Ja, so viel, wie sich melden. Also wir hatten auch schon mal, dass wir so 4 Pärchen hatten und immer ein Solomann noch dazu. Aha. Und dann geht es so richtig bei euch zur Sache, zu Hause, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, überall. Nee, wir haben einen Raum, haben so einen Partyraum und wir bleiben auch in dem Partyraum. Ah, ein Partyraum. Liebe Simone, die Sendung ist gleich vorbei. Danke für die Schilderung deiner Erfahrung, eurer Erfahrung. Okay. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift für das Autogramm. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio, das Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin.